herzlich willkommen zum Uncast Episode 237. Tja, Name von der Episode kenne ich noch gar nicht, ja. Trotzdem herzlich willkommen. Und heute sehr froh darüber bin ich, ein Beitrag von Markus, ja, ein kleiner Rückblick auf die CES, ja, warum es so lange gedauert hat, wird auch nochmal gesagt darin. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass man so ein bisschen Abstand hat mal, um dann quasi nochmal Revue passieren zu lassen, ja, was bei der CES denn so allgemein los war, ja. Sehr interessant und deswegen lasse ich auch gleich den Markus zu Wort kommen. Bitte Markus, leg los. Ja, damit auch von meiner Seite herzlich willkommen mal wieder im Uncast. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei bin. Ist ja eigentlich schon seit 14 Tagen geplant mit einem Beitrag zur CES, zur Consumer Electronics Show in Las Vegas. Problem war, dass ich mich während der CES fürchterlich erkältet habe. Ich habe sogar 2 Tage im Bett gelegen. Drüben in den USA und so richtig weg ist das Ganze immer noch nicht. Deswegen haben wir es dann auch letzte Woche nicht gemacht, zumal ich da rund um die Uncast-Produktion auch auf der Heimreise war. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause und kann man so ein bisschen die Messe Revue passieren lassen. Sie war ja auf den ersten Blick nicht ganz so spannend im Mobile-Bereich wie in den Vorjahren. So hatten ja Samsung und Sony keine neuen Smartphones im Angebot, wobei man immerhin von Samsung mal die Galaxy A-Serie sich angucken konnte. Das hatte ich zumindest vorher auch nicht, die Möglichkeit. Und so habe ich das A3 und das A5 mal in der Hand gehabt. Sehen beide edel aus. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her muss ich sagen, absolut okay. Man darf aber auch nicht vergessen, man hat es hier natürlich mit Mittelklasse-Geräten zu tun. Das sind keine High-End-Geräte. Und also insofern, das ist absolut keine Konkurrenz zu, ich sag jetzt mal, einem Note 4 oder einem Note Edge. Aber wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die Geräte auf jeden Fall in Ordnung. Sony hatte zwar kein neues Smartphone dabei, aber dennoch ein spannendes neues Android-Gerät, das allerdings nicht zu den schmalen Geldbeutel ist, nämlich den Walkman NW-ZX2. Ist auch ein etwas ungewöhnlicher Name, muss ich sagen, aber so heißt das Teil nun mal. Das kostet bescheidene 1.199 Euro, ist sogar schon vorbestellbar und wie gesagt, hat Android als Betriebssystem an Bord. Allerdings keine Mobilfunkschnittstelle, das muss man auch wissen. Android 4.2.2, also auch nicht gerade das aktuellste Betriebssystem. Und das Ding soll hauptsächlich als High-End-Musikspieler fungieren, ist also auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet mit Metallgehäuse und allem. Es gibt noch einen hochwertigen Verstärker, der ähnlich groß ist dazu. Per WLAN kommt das Ding auch ins Internet. Und es hinterlässt wirklich einen guten Eindruck, einen hochwertigen Eindruck. Aber ich frage mich trotzdem, wer kauft sich für 1200 Euro einen solchen Musikplayer? Gut, 128 GB Speicherplatz, aber Entschuldigung, selbst ein iPhone ist ja in der Konfiguration noch günstiger. Also insofern, ob das Erfolg haben wird, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das interessanteste Android-Gerät auf der Messe war sicherlich das LG G-Flex 2, also das zweite LG-Smartphone mit krummem Display, jetzt auch etwas kleiner, etwas handlicher als die erste Version. Hat mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn ich von diesen krummen Displays, ähnlich wie auch bei Fernsehgeräten, ehrlich gesagt nicht so viel halte. Aber hat ansonsten einen guten Eindruck gemacht, hat auch schon Android 5.0.1 mit drauf. Und vor allen Dingen den Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor. Also auch diesbezüglich ist das Gerät wirklich ganz aktuell aufgestellt. Insofern eine feine Sache. Soll dann auch die nächsten Wochen schon in Deutschland auf den Markt kommen. Ebenfalls nicht ganz unspannend Asus mit dem Zenfone 2. Das gibt's nämlich mit bis zu 4 GB Arbeitsspeicher. Was natürlich eine feine Sache ist bei einem 64 GB Prozessor. Bis zu 64 GB Speicherplatz gibt's auch und das Gerät ist auch frei konfigurierbar. Also wie gesagt, es gibt 16 32 und 64 Gigabyte Speicherplatz. Beim Arbeitsspeicher kann man auch zwischen 2 und 4 Gigabyte wählen. Es gibt die Version mit 1,8 oder 2,3 Gigahertz Prozessor. Also das Ding ist ziemlich flexibel, muss ich sagen, in der Hinsicht. Aber wie gesagt, es ist das erste Smartphone mit 4 GB Arbeitsspeicher und dementsprechend ist es natürlich auch rasend schnell. Das muss man sagen. Ich habe das Gerät in der Hand gehabt und das hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Vor allen Dingen, wenn es dann auch Android Lollipop drauf hat, ist es natürlich auch für 64 GB optimiert und insofern eigentlich eine feine Sache. Es gibt aber auch Geräte, die vorgestellt worden sind, die überhaupt nicht überzeugt haben. Zum Beispiel das Alcatel OneTouch Pixie. Also das gibt's ja auch in mehreren Größen. 3,5, 4, 4,5 und 5 Zoll. Außerdem, und das ist auch eine Besonderheit, mit verschiedenen Betriebssystemen, nämlich Android, Windows Phone und Firefox OS. Ich habe mir die Android-Version angeguckt und ich muss sagen, also dieses Gerät ist eigentlich, selbst wenn man es geschenkt bekommt, fast noch zu teuer. Es gibt eine Version, die kann sogar nur UMTS, nicht mal LTE. Die UMTS-Version hat einen 1 GHz Dual-Core-Prozessor und 512 MB RAM. Das reicht also wirklich eigentlich für gar nichts in der heutigen Zeit. Das ist absolut ein Witz. Das heißt, wenn man das Gerät ganz günstig anbietet, ist es eigentlich von den Spezifikationen viel zu schwach. Die LTE-Version hat einen 1,1 GHz Quad-Core-Prozessor, aber auch nur 512 MB RAM und ist eigentlich auch viel zu schwach, muss ich sagen. Speicherplatz intern stehen für den Anwender etwa 2 GB zur Verfügung, was natürlich auch trotz Apps to SD ein Witz ist. Apropos, es werden bis zu 32 GB große MicroSD-Speicherkarten unterstützt. Auch nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber ich sag mal, das mag noch irgendwo ausreichend sein. Aber das Gerät, muss ich sagen, das kann man eigentlich direkt wieder vergessen. Das ist wirklich unterirdisch gewesen, finde ich zumindest. Was ich da noch ganz spannend fand, Lenovo Vibe X2, ein Dual-SIM-Gerät mit LTE, was ja auch ganz spannend ist, weil Dual-SIM und LTE, das ist ja was man doch noch nicht ganz so oft hat. Und Besonderheit bei dem Lenovo-Gerät ist auch dieses Multilayer-Design. Das heißt, das Gehäuse hat seitlich verschiedene Farben. Ist ganz lustig. Ob man das braucht, ist eine andere Frage, ist auch klar. Aber die größte Frage ist vor allem, ob dieses Gerät, wie auch das Lenovo P90, was ebenfalls neu vorgestellt wurde, überhaupt in Europa auf den Markt kommt. Weil Lenovo hat ja auch bisher schon Android-Smartphones auf den Markt gebracht. Nur sind die nie in Europa erschienen. Das ist der Nachteil. Und das könnte natürlich mit den neuen Geräten ähnlich sein. Während ja die Marke Motorola, die mittlerweile ebenfalls zu Lenovo gehört, die wird auf jeden Fall weiterhin auch in Europa ihre Geräte anbieten. Was ich ganz spannend fand, auf dem Pepcom-Event, das am Rande der CES abends stattfand, ist ein Chromecast oder ein Chromecast-ähnliches Gerät, das aber mit Firefox OS läuft. Wenn man jetzt aber denkt, eigentlich uninteressant, läuft nur mit Firefox OS Handys, weit gefehlt. Damit läuft's nämlich gar nicht, sondern mit Android-Geräten und mit dem iPhone. Das Ding nennt sich Matchstick und ist eigentlich von der Funktionsweise ähnlich wie ein Chromecast, ist in USA und Fernost bereits erhältlich, soll in Zukunft auch in Europa rauskommen. Preis gab's allerdings für den deutschen Markt noch nicht. Technisch fand ich ganz interessant, LTE Direct, das ist ein neues Verfahren, das Qualcomm vorgestellt hat und das dann zum Beispiel die Datenübertragung zwischen zwei Smartphones über eine Entfernung von bis zu 500 Metern ermöglichen soll. Ist jetzt nicht gedacht, um größere Datenmengen auszutauschen, sondern zum Beispiel um Freunde, die in der Nähe sind, beispielsweise auf einem Konzert, auf einer Sportveranstaltung und so weiter, schneller aufzufinden und solche Geschichten. Oder dass Firmen zum Beispiel personalisierte Werbebotschaften, Coupons oder so an Smartphone-Besitzer schicken können. Ist eigentlich eine ganz lustige Technik, haben sie vorgestellt. Soll auch relativ kurzfristig erhältlich sein. Der Qualcomm Snapdragon 810 kann das Ding schon. Und allerdings erst nach einem Software-Update. Muss man halt logischerweise sehen, wann das dann de facto auch auf den Markt kommt. Man rechnet eher damit gegen Ende des Jahres prototypenmäßig und im kommenden Jahr dann regulär. Was Qualcomm auch gezeigt hat, ist LTE Cat 9. Das ist dann LTE mit bis zu 450 Megabit pro Sekunde. Und das kann der Snapdragon 810 auch. Das ist der Prozessor, den das LG G-Flex 2 schon an Bord hat. Also es könnte gut sein, dass dieses LG-Gerät nach einem Software-Update das schnellste, von der Datenübertragung her, das schnellste Smartphone erstmal sein wird, weil das bietet sonst noch kein Gerät an, wobei man natürlich auch abwarten muss, welche Netze das überhaupt unterstützen. Und ich frage mich zudem, wer braucht einen mobilen Internetzugang mit 450 Megabit pro Sekunde? Meiner Ansicht nach wirklich im Moment zumindest kein Mensch. Gut, ich meine, das wird sich natürlich alles in den nächsten Jahren ändern, wenn wir über HD und 4K und noch höhere Auflösungen bei Videostreaming dann irgendwann mal reden. Dann könnte das durchaus auch ein Thema werden. Aber im Moment, denke ich mal, ist das doch eine Technik, die man noch nicht unbedingt eigentlich braucht. Ja, das waren so ein paar Kurzeindrücke von der CES. Ich war auf der Messe unterwegs mit dem Samsung Galaxy S5 Duos. Warum nicht mit dem Sony, das ich im Uncast vor einiger Zeit mal vorgestellt habe? Ganz einfach, hatte rein praktische Gründe. Das Samsung Galaxy S5 Duos läuft noch mit Micro-SIMs, während man beim Sony-Modell ja Nano-SIMs braucht. Und meine amerikanische T-Mobile Prepaid ist eine Micro-SIM. Möchte ich auch ungern zustanzen, falls zum Beispiel Freunde, Arbeitskollegen oder wer auch immer mal in die USA reist, die Karte ausleihen möchte. Und noch ist ja Micro-SIM doch der deutlich mehr verbreitete Standard. Auf dem Gerät übrigens noch Android 4.4.2. Und bisher habe ich auch noch nichts gehört, dass es ein Update gibt für, also sowohl auf 4.4.4 mal als auch auf Lollipop hoch. Bisher noch keine Information, ob da irgendwas von Samsung geplant ist. Ich habe das Gerät vor einiger Zeit über einen englischen Händler auf Amazon Deutschland erworben, so 530 Euro plus minus ein bisschen was. Und läuft ansonsten wie das normale Galaxy S5, auch deutschsprachiges Menü. Und Besonderheit, die Bloatware, die man ansonsten von Samsung-Geräten ja kennt auf dem deutschen Markt, die gibt's hier nicht. Also kein Lieferheld, kein Pizza.de und wie sie alle heißen, ist nicht drauf. Das fand ich auch interessant. Tja, und ich hatte dort, wie gesagt, meine amerikanische T-Mobile-Karte parallel zu meiner deutschen O2-Karte im Einsatz, hat auch ganz gut geklappt. Als zweites Gerät hatte ich das BlackBerry Passport in Betrieb, einfach deswegen, um ein Tastatur-Smartphone zur Verfügung zu haben. Und darauf läuft ja auch Android-Software. Habe ich ja auch vor einigen Monaten im Uncast mal vorgestellt, die Möglichkeit, Android-Apps auf dem BlackBerry zu nutzen, auf dem Passport. Klappt das alles noch viel besser, weil das Gerät nun auch einen Quad-Core-Prozessor hat und entsprechend schnell vom Betriebssystem her ist. Im BlackBerry Passport hatte ich die AT&T Prepaid-Karte und alles in allem, muss ich sagen, lief das auch ganz gut. Ja, soweit einige kurze Eindrücke von der Messe in Las Vegas, die ich auch in diesem Jahr wieder für Teltarif.de, für meinen Arbeitgeber, besucht habe. War natürlich auch privat interessant, muss man ganz klar sagen. Das erste wichtige Event des Jahres, wobei, wie gesagt, es war halt von der Smartphone-Sparte her schon etwas enttäuschend, dass halt gerade Samsung und auch Sony nichts Neues gezeigt haben, gerade mit dem Sony Xperia Z4 und sogar mit dem Z4 Ultra hat man ja generell gerechnet, gab es ja schon Leaks Wochen vorher. Wer weiß, warum es nicht geklappt hat, warum Sony das nicht gemacht hat. Denke ich mal, könnte dann Anfang März auf dem Mobile World Congress ein Thema sein. Bin ich übrigens auch 1,5 Tage auf dem Mobile World Congress. Muss man mal sehen, wie wir einen Beitrag dann machen. Denn in der gleichen Woche findet dann noch die ITB, die Internationale Tourismusbörse in Berlin statt, die ich ebenfalls besuche, das dann aber rein privat. Und insofern komme ich zwischendurch gar nicht nach Hause, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie auch mobil auf die Reihe. Gut, das soll es dann für heute von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch was und damit geht's wieder zurück zum Rio. Danke, Markus, für diesen schönen Bericht. Es war wieder sehr interessant und natürlich, ist ja richtige Tragödie, ja. Natürlich weiß ich, ob es dir jetzt wieder richtig gut geht oder ob du immer noch Nachwirkungen hast. Ja. Auf jeden Fall nochmal, falls noch was zu spüren ist, gute Besserung. Und ja, ich hoffe, du bist auch bei der nächsten CS dabei und berichtest wieder. Juh, ist zwar noch ein bisschen hin, aber man kann ja nie vorher früh genug, ja, um die Termine bitten. Ja. Ich komme jetzt zu den News, ja. WhatsApp verklagt Third-Party-Entwickler und sperrt modifizierte Clients, ja. Nach dem ganzen, ja, nach der ganzen schlechten Presse möchte ich mal sagen, die WhatsApp ja schon immer hatte, ja, ist jetzt also auch noch das hinzugekommen. WhatsApp wurde ja gekauft von Facebook, ja, und deswegen verwundert es eigentlich nicht, dass jetzt etwas rigoroser vorgegangen wird. Klar, jetzt hat man natürlich auch eine große, starke Position. Und was geht's da genau? Es gibt ja verschiedene modifizierte Clients, die sehr beliebt sind, weil sie eben auch Mankos beseitigen von WhatsApp und die App tatsächlich verbessern. Ja, ich würde mir da zwar keine Mühe geben dafür, noch keine Sekunde mit WhatsApp verschwenden, aber natürlich gibt es eine große Menge Leute, die WhatsApp benutzt, ganz unverständlich. Und deswegen natürlich auch Entwickler, die sich, was durchaus lobenswert ist, hier dazu durchgerungen haben, die WhatsApp-App eben noch weiter zu verbessern. Ja. Das ist aber WhatsApp ein Dorn im Auge und man geht jetzt juristisch gegen diese Entwickler vor und außerdem wurden die WhatsApp-Clients, wie zum Beispiel WhatsApp Plus oder WhatsApp MD, temporär erstmal gesperrt von dem Dienst, ausgesperrt, sodass die nicht mehr funktionieren richtig. Und das ist natürlich auch ein rigoroses Vorgehen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, ja, möglicherweise verstößt es gegen die AGB, da muss eben nochmal recherchiert werden, ja, da müssen nochmal die Anwälte ran. Aber klar, dennoch ist es nicht gerade die feine englische Art, ja, wie es immer so schön heißt. Und deswegen ist es nicht eine positive Presse, ja, nicht gerade positiv. Ob das jetzt einen Abbruch tut, weiß ich nicht. Die WhatsApp-User sind ja oftmals ziemlich ja, schmerzfrei bei all den Sicherheitslücken und schlechter Publicity und so weiter. Da geht es offenbar wichtiger um andere Sachen. Aber die Benutzer von WhatsApp Plus beispielsweise und WhatsApp MD, das sind gar nicht so wenig, die werden allerdings jetzt doch schon ein bisschen sauer sein. Ja, diese inoffiziellen Mods waren eben schon immer ein Problem für die Entwickler bei WhatsApp, das haben die nicht sehr gut gefunden. Und seit 2014 übrigens schon geht eben hier dieser Service auch verstärkt vor gegen diese Anbieter von modifizierten Clients. Ja. Also, ja, was ist los? Ich weiß es nicht genau. Aber ja, einer der Entwickler zum Beispiel von WhatsApp Plus, der hat auch sich schon geäußert dazu, dass er eine Abmahnung von WhatsApp erhalten hat und eben gezwungen wurde, alle Download-Links und die Community zu löschen, die es dort gibt auf der Seite. Und er hat natürlich dann auch gleich das Ende dieser Mod-App von WhatsApp Plus also verkündet mit den Worten, es war ein Spaß, aber nun ist es zu Ende. Ja, also, gut, ganz einfach, WhatsApp einfach nicht mehr nutzen. Es gibt so viel bessere Alternativen dafür, sei es jetzt Hangouts, wenn man sich über, jetzt sagen wir mal, über die Verschlüsselung jetzt keine Gedanken macht, oder auch zum Beispiel Telegram ist da, oder Text Secure, die kann man alle nutzen, und alles ist eigentlich besser als WhatsApp. Und ja, die Aussage, ja, aber das hat halt jeder, ja, das ist nur bedingt gültig, denn das kann ja nicht der Hauptgrund sein. Da kann man auch vielleicht mal mit seinen Bekannten drüber reden, ja, und dem erklären, ja, warum man eben WhatsApp nicht mehr installiert oder nicht mehr will. Und dann geht es eben so, ja. Ja. Es gibt Leute, die machen sich lustig drüber. Ich habe hier in den heißen Kommentaren gelesen, Weltuntergang im Kiddie-Smartphone-Land. Jep. Naja, also so, das möchtest du jetzt nicht sagen, ja, aber naja. Gut, Alternativen gibt's. Eigentlich kein Grund zur Panik. Einfach wechseln und gut ist. Ja, Phone Oppo U3. Ja, schöner Name übrigens, U3. Die haben einen, ja, ich schreck vor dem Begriff immer wieder ein bisschen zurück, so ein Phablet angekündigt, ja. So, und bei dem gibt's jetzt, habe ich zwei verschiedene technische Daten, Angaben von technischen Daten. Zunächst mal habe ich die gelesen auf Heise. Dort wird gesprochen von einem, und das wäre natürlich ein herausragendes Merkmal, auch wenn man streiten kann über die Zahl der Megapixel, ja, bei den Kameras. Aber bei der Hauptkamera wären ein 50 Megapixel, also ein Sensor, der 50 Megapixel ermöglicht, verbaut. Ja. Nun ja, also ein IMX214 von Sony wäre das, oder die wäre der Sensor in der Kamera, und das wäre natürlich ein noch nie dagewesenes Feature bei einem Smartphone, ja. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist Blödsinn, das braucht man nicht. Sicherlich richtig auch irgendwo, nur wie gesagt, es wäre schon nicht schlecht. Allerdings habe ich auf Android Central gelesen, dass das ein 13 Megapixel Kamerasystem ist. Es deckt sich auch mit dem, was ich noch recherchiert habe, mal schnelle Websuche gemacht, ja. Also es gibt auf jeden Fall Kameras oder Kamerahandys, die den IMX214 benutzen und 13 Megapixel Auflösung haben. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal einwerfen, das ist mit Vorsicht zu genießen, die Angabe mit 50 Megapixeln. Und man weiß auch nicht, ob das jetzt echte 50 Megapixel sind, was ich nicht vermute, oder ob die dann interpoliert sind und so weiter und so weiter. Also, deswegen mal die anderen technischen Daten noch. 5,9 Zoll Display, deswegen auch Phablet, mit 1920x1080 Bildpunkten. Ja, also Oppo springt da nicht auf den Zug auf mit immer mehr Pixeln, sondern orientiert sich eigentlich an dem, was auch bei der Größe noch vom menschlichen Auge verarbeitet werden kann. Es ist immerhin Full HD. Ja, mit dem man auch 50 oder 55 Zoll Bildschirme und noch größer betreibt. Und es geht schon irgendwie, ja. und ja, Front-Facing-Kamera ist wohl 5 Megapixel, das kann man wohl sagen. Verarbeitet wird ein 8-Kern-Prozessor, der MT6752 von MediaTek. Der arbeitet auch mit 64 Bit und ist mit 1,7 Gigahertz getaktet. 2 GB Arbeitsspeicher sind etwas mau. 16 GB interner Speicher, ebenfalls, wir hatten es ja letzte Sendung darüber, also 32 GB sollten heutzutage im 2015 Gerät eigentlich dabei sein, aber okay, 16 GB drin. Per MicroSD-Karte immerhin erweiterbar. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und ein 3000 mAh Akku ist da drin. mit einem Gewicht oder bei einem Gewicht von 195 Gramm. Ja, also LTE kommt auch zum Einsatz, was auch schön ist. Android 4.4.4 ist da noch dabei, wird aber bestimmt geupdatet bald auf Lollipop. Übrigens benutzt natürlich wie alle Oppos das eigene System, das angepasste, stark angepasste Android Color OS 2.0.1. Ja. Und ja, deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch Lollipop kommt, weil auch für dieses Color OS jetzt Lollipop schon wieder vorgestellt wurde. Wird also nicht problematisch sein. Also der MediaTek-Prozessor ist wirklich sehr gut. Ich bin froh, dass ein MediaTek drin ist. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit dem MediaTek-Prozessor. Auch der 8-Core 32-Bit-Version ist auch in dem Pipo verarbeitet und der Prozessor ist wirklich toll. Kann ich also nicht verstehen, wenn manche sagen, ja, MediaTek ist genial. Ja, ist wirklich genial. Aber jetzt der Rest von den Sachen, ja, gut, okay. Da muss man jetzt nochmal abwarten. So ein paar Dämpfer sind ja drin. In China ist das Teil jetzt schon auf dem Markt. Wir werden also bald erfahren, ob es wirklich 50 Megapixel hat oder nicht. $450 umgerechnet wird es kosten. Ob es bei uns jemals erhältlich sein wird oder ob es global eben gelauncht wird, das steht noch in den Sternen. Dauert bei Oppo immer ein bisschen. Kann man es nur hoffen, warum nicht? Ja, ist immer gut, wenn Alternativen auf dem Markt sind. Ja, ein bisschen geärgert oder ziemlich geärgert. Ehrlich gesagt, ich bin stinkesauer. Ja, mal wieder. Wurde auch mal Zeit, ja. Das ist schon der vierte Uncast und ich habe noch keinen Wutausbruch bekommen, ja. Aber heute ist es mal wieder soweit, ja. Google, hallo? Und zwar, was ist los? Ich hab das Blabla von Google mit Android TV jetzt langsam satt. Ich will kein Blabla, ich will Android TV und zwar jetzt. Ja, was soll denn der Mist? Immer diese Häppchen, ja, jetzt gibt's zum Beispiel, deswegen bin ich auch wieder so aufgeregt. Der Google Cast Receiver gibt's jetzt eben separat im Play Store zum Herunterladen, ja. Und ja, jetzt hat man hier für Sony, Sharp und Philips TV Geräte ebenfalls das angeboten, ja. Schön, hoffentlich kommen die auch irgendwann nochmal zu Samsung, ja. Einer der, oder das meistverkaufte Smart TV weltweit. Und da können die ruhig mal ihren Hintern bewegen bei Google und vielleicht mal mit Samsung was auf die Beine stellen, dass der Google Cast Receiver vielleicht auch als Samsung-App für die Smart-TVs kommt, ja. Aber da wage ich ja gar nicht dran zu denken. Ja. Stattdessen wird's eben hier jetzt wieder drüber gesprochen, über diese Chromecast Receiver-App im Play Store und hin und her. Und ich habe ehrlich gesagt die Schnauze langsam voll. Ja, Google ist so langsam mit diesem Kram, das macht mich wahnsinnig, wirklich. Ja. Und das ist auch ein Nachteil von Google. Ja, also Google sollte wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass sie sich mal zusammenraffen, dass sie das schnell auf den Markt bringen. Ich weiß, dass viele sagen, okay, lieber etwas Zeit lassen, dann was Vernünftiges. Aber ich kann euch eins sagen, der Markt, der wird weg sein, ja. Der wird in Deutschland weg sein, wenn Android TV rauskommt. Und das ist nämlich genau das Problem. Die ersten Sony-Fernseher, die werden es nicht rausreißen, die jetzt auf der CES gezeigt werden. Noch ist keiner in den Geschäften. Wenn die in die Geschäfte kommen, sind die zu absurden Preisen zu haben, während die Samsungs mit nebendran stehen, ja, das Vorjahresmodell, zu unglaublichen Preisen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei dem Samsung 6470 zugeschlagen, die H-Serie, 55 Zoll für 759 Euro, ja, so in der Größe wird der erste Sony-Fernseher mit Android also weit über 1500, ich rechne mit fast 2000 Euro kosten, ja, das ist natürlich nichts, da kann 10 Android-TVs drin sein, nützt mir nichts. So, weiter, erstmal, nächster Punkt, wird es in den deutschen Android, in deutschen Sony TV-Geräten überhaupt drin sein, ja. Und mal davon abgesehen von den TV-Geräten, ja, wo ist denn das die Setup-Box, das Android-TV-Device, ja? Wo ist der Nexus-Player? Der ist jetzt in den USA herausgekommen und bin natürlich gleich auf die Meldung da, auf die News-Meldung, ja, die ich da gesehen habe, und hab da freudig auf den Link geklickt, der bei diesem Bericht drin war, und dann kriege ich so ein Bildschirm zu sehen, ja, Nexus Player is not available in your country. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin's leid, Verständnis zu haben. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, die Filmstudios, ja, ich weiß, die vielleicht sogar die Musikverlage, ja, wenn Android TV soll ja vielleicht für Musikstreaming möglich sein. Ja, ich weiß, von den App-Angeboten her, ja, wobei das dürfte für im Play Store ja kein Problem sein, benutzt denn im Play Store. Lokalisierung, ja, und so weiter. Aber trotzdem, ich hab die Schnauze voll, ich bin's leid. Ja? Schon wieder mal nicht erhältlich, Google. Was soll das? Es tut mir leid, es gibt jetzt in Deutschland Maxdome, es gibt Netflix, es gibt das Fire TV, die Fire TV Set-Top-Box, ja. Und ich bezweifle ganz einfach, dass Android TV wirklich einen deutlichen Mehrwert hat gegenüber Fire TV. Das Fire TV ist einfach genial. Das muss man ganz klar sagen. Und da muss Google schon was ganz Gutes bringen, um da überhaupt, wenn es zeitgleich rauskommen würde, ja, was zu reißen damit. Aber jetzt ist Fire TV stark beworben bei Amazon. Viele Leute haben es schon, inklusive mir. Und das Android TV ist immer noch nicht draußen. Ja, da nützt auch nichts, dass es 99 Euro kostet. Warum soll ich nochmal 99 Euro ausgeben für etwas, was schon wieder ein alter Hut ist, wenn das rauskommt bei uns? Was soll das? Ja? Also Google macht sich hier den eigenen Markt kaputt. Mag sein, dass es nicht Googles Schuld ist, aber das ist mir ehrlich gesagt mittlerweile egal. Ganz einfach, es ist mir mittlerweile egal. Ich will das Ding und zwar jetzt und fertig. So, bumm. Und Google hat's wieder mal versaut, wie so oft damals beim All Access in Deutschland, ja. Dieser seit Jahren auf dem Markt, All Access, immer noch nicht verfügbar gewesen. Dann kam's raus, das hat mich schon gar nicht mehr interessiert dann, ja. Und hier ist es ehrlich gesagt genauso. Am Anfang war ich ja auch sehr euphorisch, das Android TV, als es vorgestellt wurde. Aber wenn ich jetzt schon wieder sehe, not available in your country, dann sage ich doch einfach, ja, wisst ihr, Google, ja, ihr könnt mich mal in meinem Country, okay? So ganz einfach, sorry. Aber so sauer bin ich mittlerweile da. Auch, wie gesagt, wenn es nicht unbedingt Googles Schuld ist. Aber irgendeiner muss dafür bezahlen. Irgendeiner kriegt's ab. Ja. Immerhin hat's Google geschafft, auch bei uns, unglaublich, ja, ein Update herauszubringen über Google Docs, Sheets und Slides. Mit mehr Funktionen. Bessere Funktionen, orientiert sich jetzt langsam an den Desktop-Apps oder Desktop-Web-Apps, ja, und das ist schon mal nicht schlecht. Ist zwar doof, dass es jetzt drei verschiedene Programme sind, die man sich dann da installieren muss, statt dass man eine App hat. Das hat aber auch seine Vorteile, ja, bei dem vielen Platz, den Google eh schon einnimmt, ist vielleicht interessant, dass Drive, Docs, Sheets, Slides, alle getrennte Apps sind. Dann braucht man nicht alles zu installieren. Und da sage ich auch nachher beim Chrome noch was dazu. Aber immerhin wurde das gemacht. Wer also kein Problem hat, nach den neuerlichen, Bekenntnissen Obamas, wie er zu Privatsphäre und Datenschutz steht, nämlich die gibt's nicht, ja, stattdessen möchte er Zugang zu der Verschlüsselung haben von allen. Das zeigt was über die Mentalität aus, ja. Das sagt was über die Mentalität aus. Der kann natürlich, wenn er damit kein Problem hat, hier diese Apps nutzen, seine Sachen in der Cloud ablegen, seine Dokumente, Tabellen und Präsentationen Und die Apps so sind ausgezeichnet, das hatte ich auch schon mal gesagt. Also es gibt da kaum was Besseres momentan auf Android, um eben seine Dokumente so zu verwalten, ohne Stress. Ja, das ist das ganze Problem. Die sind zu gut. Ja, nächster Punkt wäre Keyboard-Apps. Ja, da wurde mir auch mal wieder ins Leben gerufen, weil wir gerade ins Leben gerufen, ins Gedächtnis gerufen, ja. Dass eben so Datenschutz und Privatsphäre und Aufpassen, ja, dass auch nicht Dritte an ungewollt an Daten wie zum Beispiel Passwörter, Zugänge und alles Mögliche herankommen, dass es nicht erst anfängt bei der Google-Software an sich, ja, sondern auch schon bei der Tastatur. Ja. Deswegen ist gut, dass hier Android Central auch mal gesagt hat, dass man ein bisschen aufpassen muss bei Keyboards, die man installiert, weil Keyboards sind natürlich auf Android-Geräten die Keylogger per Definition. Ja, also das heißt, alles, was man in diese Tastatur eingibt, könnte in falsche Hände gelangen. Ja, weil man gibt ja alles ein, auch die Passwörter. Und die sind auch wenn man hier nur Sternchen sieht auf dem Display, ja, man hat sie eingegeben und die werden verarbeitet. Ja. Und wenn dann die Tastatur Mist baut mit den Sachen, die man eingibt, zum Beispiel weitermeldet, ja, überträgt, irgendwo speichert, wie auch bei einigen Cloud-Diensten, die mit den Tastaturen verknüpft sind, ja, bei SwiftKey beispielsweise, dann ist das natürlich ein Problem. Man braucht also Vertrauen zu dem Hersteller der Keyboards. Und das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Android Central hat mal 7 oder 6 Stück zusammen, Entschuldigung, 5 Stück zusammengestellt, ja, wo zumindest mal die überzeugt sind davon, dass die okay sind, ja, und man sollte sich das auch mal durchlesen. Allerdings muss man auch da natürlich immer so eine gewisse, ein gewisser Grundgedanken haben, zum Beispiel das Google Keyboard, ja. Das Google Keyboard ist das, was eben mitgeliefert wird. Kann man auch schön updaten aus dem Play Store. Sieht mittlerweile auch sehr gut aus. Ist auch mittlerweile sehr gut, ja. Aber ist natürlich die Frage, ja. Google überträgt da auch Daten, ja, zur Worterkennung beispielsweise, etc. Und man muss natürlich fragen, wo landen die Daten? Und wenn so ein Obama dann Reden schwingt, wie lange dauert es, bis er Zugriff auf die Daten hat? Hat die NSA schon Zugriff auf die Daten oder nicht? Ja, das sind die Fragen. Man darf nicht zu weit bohren, sonst kommt man in so eine Paranoia rein. Ja, aber dennoch sollte man sich das fragen. Vielleicht auch mal schauen, wo die Firma ansässig ist, wer die Tastatur programmiert. SwiftKey ist allerdings auch nicht besser. Die sitzen in England. Der KCAQ ist auch wohl ziemlich scharf drauf auf die Daten, was dort eingegeben wird. Aber sowohl bei SwiftKey als auch beim Google Keyboard hat man bisher keinerlei Belege, dass irgendwo was abgezapft wird oder dass die Daten so gespeichert werden, dass sie auf das sie zugegriffen werden kann, im Moment jedenfalls noch, wenn das natürlich hier, was Cameron in England, Entschuldigung, Großbritannien vorhat, ja, dann dass eben der Staat Zugriff, auf jeden Fall Zugriff hat auf diese verschlüsselten Daten, dann müsste auch SwiftKey die verschlüsselten Daten, die in der Cloud liegen, freigeben, dann hätte man ein Riesenproblem. Also, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ja. Was bleibt noch? Swipe, Flexi, Touchpal hier drin. Ich bin immer noch fasziniert von einem Keyboard, also K-I-I Keyboard. Warum es das nicht mehr im Play Store offiziell gibt, weiß ich nicht. Ja, beim XDA Developer Forum gibt es auf jeden Fall noch. Warum sollte man auch da misstrauisch sein? Ganz klar, weil man auch da nicht weiß, was ist los? Warum ist das Keyboard überhaupt verschwunden? Das Keyboard und die XDA-Developer, also denen würde ich eher meinen Geldbeutel in die Hand drücken zum Verwahren, als jetzt zum Beispiel Google. Aber dennoch bleibt natürlich die Frage, was machen die einzelnen Entwickler da dann mit den gewonnenen Daten? Ja. Ist ein schwieriges Problem, das es so einfach natürlich nicht beantworten lässt. Und ja, da muss wohl jeder so sein Vertrauen erstmal gewinnen, aufbauen. Aber letztendlich sicher kann man da kaum sein. Deswegen seid skeptisch, wählt weise. Google Experience Phones nicht mehr im Play Store. Diese Meldung habe ich heute gelesen und tatsächlich, es gibt keine Google Play Edition Devices mehr im Play Store und das läutet wohl das stille, heimliche, leise Ende ein von den Google Experience Phones. Was hat dazu geführt? Ich kann es nicht sagen. Natürlich, aber ich vermute sehr stark, dass da die Hersteller hinten dran sitzen, die eben gedacht haben, die Google Play Edition wäre ein lohnender Teil ihres Geschäfts bald. Es ist eine Niederlage für die Leute, die Stock Android wollen. Und das sind nicht wenige. Ja, nicht wenige. Aber die Ignoranz, sage ich mal, der Masse hat wohl hier auch ein Wörtchen mit zu sprechen gehabt und hat gezeigt, dass eben ein Image, ein Markennamen wichtiger ist als das echte, pure Android. Ich möcht allerdings nicht sagen, dass das bedeutet, dass die Leute kein Stock Android wollen, sondern nur, dass die Leute in den USA, und das wollen wir auch sagen, das gab es nämlich offiziell bei uns nie. Ja, das war auch eine sehr große Fehlplanung, aber man ist es ja von Google schon gewohnt, ja, dass es eben so gemacht wird, ja, was ist schon in Europa, weg damit. Es ist kein Zeichen dafür, dass die Leute nicht das Stock Android wollen, sondern nur ein Zeichen dafür, dass es eben nicht richtig vermarktet wurde. Man kann doch nicht sowas in einen Play Store reinsetzen, ja, und denken, damit hat sich die Sache. Ja, das ist nicht beworben worden. Samsung macht TV-Werbung, macht Radio-Werbung, macht im Internet Werbung für seine Galaxy S5-Reihe. Und wenn die dann das Galaxy S5, wenn dann die Leute hören, ah ja, Galaxy S5, gehen da ins Geschäft, ach, das ist das Galaxy S5, ja. Und dann kommt man, ja, aber wir haben das Google Experience Phone, ja, wenn es denn in den Geschäften vorhanden wäre, ja. Und dann sagen die Leute, nee, ich möchte das S5 aus der Werbung. Zack, dann kriegen die das S5 aus der Werbung. Ja, die Verkäufer werden den Teufel tun, den Leuten zu erklären, warum das Stock Android 1000-mal besser ist als den Mist, was die dann beim Samsung S5 standardmäßig draufgeknallt haben. Ja, und teilweise kann man das auch dann gar nicht drüber bringen, weil die Leute das auch nicht verstehen. Dennoch sollte man da keine Rückschlüsse drauf ziehen. Ich behaupte immer noch, nicht erst seit Lollipop, nicht erst seit KitKat, dass die Leute wesentlich besser mit zurechtkommen, wenn die vorher noch kein Android-Handy hatten, mit dem Stock-Android, als mit dem, mit diesen komischen, verwirrenden, aufgebauschten, voll überladenen Oberflächen, die sich Sense, Moto Blur oder eben TouchWiz nennen, ja. Aber 100-mal, da habe ich schon so viele Erfahrungen gesehen im Bekanntenkreis, wie die Leute da sich dann verhalten. Beim Stock Android ist meistens nach kurzer Zeit ist alles okay, ja, weil es eben nicht so verwirrend aufgebaut ist. Und oftmals ist es dann eben so, dass gerade bei TouchWiz die Leute erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie da das Phone anmachen, und sind erstmal ist alles voll Widgets geklatscht, ja. Da legen die meisten die von der Konkurrenz kommen, das Handy schon gleich mal wieder hin. Tja, so ist es. Nun ja, egal. Auch das ist ein kleiner Aufreger bei mir, aber es war ehrlich gesagt schon längere Zeit abzusehen. Vor allem war ja auch das Samsung Galaxy S4 mir mit der Google Play Edition erhältlich. Das S5 gab es ja gar nicht als Google Play Edition, soweit ich das weiß. Und das HTC One M8 ist ebenfalls jetzt raus und damit keine Google Play Edition Geräte mehr. Sehr, sehr schade, aber okay. Ja, Chrome 4.0 Update mit kleinen Verbesserungen. Ja, der Chrome Browser hat wieder mal ein Update bekommen auf Android und auf allen anderen Systemen übrigens auch. Auch das Desktop-System ist jetzt auf Android, auf Chrome 4.0. Entsprechend muss ich sagen, ja, es sind einige interessante Funktionen hinzugekommen. Ich habe mir das gleich mal angeguckt, natürlich, ja. Und hab das installiert, um das mal auszuprobieren. Das fliegt allerdings wieder runter, klar, weil wie immer, ja, das, was ich schon angedeutet habe, der Chrome Browser lässt sich nicht auf die SD-Karte verschieben, hat eine Größe ohne Daten, ohne Cache, gut, der Cache ist ja eben im auf der SD-Karte, aber ohne Daten bei 66,51 Megabyte, da lach ich mal kurz, ja, nein. Sorry, also das kann man nicht auf die SD-Karte schieben. Ja, Google, pass mal auf, es gibt noch jede Menge Geräte, nämlich die meisten, die eben kein Komplettspeicher haben, ja, wo man das eben wo man da eben nicht mehr drauf achten muss, wo die App jetzt liegt, ja, stattdessen eben durchaus Unterscheidungen gibt zwischen interner Memory, Internal Storage für Apps, Internal Storage normal und SD-Kartenspeicher, ja, und der Internal Storage normal noch der SD-Kartenspeicher können benutzt werden, um diese App zu installieren, und das ist eine Riesenverschwendung und das geht schon mal gar nicht. Deswegen fliegt der Chrome natürlich jetzt gleich wieder runter. Ansonsten, Chrome macht immer mehr Fortschritte auf dem Mobile-System, weil es ist eigentlich einer der wenigen Browser, ich weiß nicht, wie Firefox, wie weit die jetzt sind, muss ich auch nochmal ausprobieren, aber Chrome-Browser ist der einzige, den ich jetzt gesehen habe, der auch die schwierigen Seiten auf dem Handy korrekt darstellt, ja, auf dem Tablet auch die Desktop-Seite korrekt darstellt. Da habe ich leider ganz andere Erfahrungen gemacht mit vielen anderen Browsern, auch mit meinem Lieblingsbrowser Lightning, ja, der schlank und rank ist und den man sogar auf die SD-Karte installieren kann, aber dass man wo man das aber auch wirklich eigentlich gar nicht braucht, bei 1,4 Megabyte Größe, ja, juhu. Dennoch muss ich ganz klar sagen, die Darstellung von den Seiten ist da bei weitem nicht so gut wie auf dem Chrome. Und es gehen auch ganz einfach etliche Seiten überhaupt nicht. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig schade. Von daher ist der Chrome natürlich hier um Längen voraus. Es müsste einfach nur eine Option geben, dass man es auf die SD-Karte installieren kann und alles wäre gut, aber Google ist sich dafür offenbar zu schade oder haben andere Bedenken. Ja, ich weiß mit der Sicherheit, jetzt ist meine SD-Karte verschlüsselt, aber der interne Speicher nicht, ne, oder umgekehrt. Ja, das kann man nämlich alles schön machen, aber das interessiert natürlich Google nicht. Was soll's. So, Cyanogen CEO, der hat jetzt gerade mal Google vor den Kopf gestoßen. Da muss ich dem knallhart widersprechen. Cyanogen CEO hat gesagt, die Zukunft gehört Cyanogen und nicht Google. Und dazu sage ich ganz einfach nein. Nein, aus dem ganz einfachen Grund, weil die, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, dass die Anzahl der Geräte, auf denen CyanogenMod läuft, lächerlich gering ist. Man hat es früher immer gesagt, ja, aber es gibt ja bald von dem und dem eine CyanogenMod-Version und alles wunderbar, ja. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, es gibt nur noch eine Handvoll Geräte, bei denen überhaupt CyanogenMod drauf portiert wird. Ich war gar nicht zu denken an so Geräten wie das Pipo. Hallo? Ja, ich habe ein Pipo, okay? Ja, das ist nicht eines der meistverkauften Geräte, ja? Und das Ding kann kein Cyanogen. Aber es hat Google drauf, es hat Google Experience drauf, beziehungsweise eben Stock Android und eine Lizenz für Google Play. So, und das lang. Und so wird's oft sein, ja, und so ist es auch oft. Und gerade in Indien hat CyanogenMod mit diesem Exklusivdeal mit wie nennt sich die Firma nochmal, Micromax oder sowas, ja, gezeigt, dass auch hier überhaupt nicht davon die Rede ist, oder die Rede sein kann, dass die in irgendeiner Weise mal, sagen wir mal, ein auch nur zweistelliger Prozentbereich von den Android-Handys abdecken können in absehbarer Zeit. Man kann natürlich nie sagen bei sowas, das ist klar. Aber bei diesem Verhalten, Abschluss von Exklusivdeals, wo dann Firmen wie OnePlus in die Röhre schauen müssen, ja, das ist schon absolut sarkastisch, dann noch zu sagen, dass die Zukunft CyanogenMod gehört. Sorry. Also da müsste CyanogenMod erstmal anders rangehen, nämlich versuchen, maximale Anzahl von Geräten zu unterstützen, was noch nicht mal ansatzweise der Fall ist. Keine Exklusivverträge mit OEMs abschließen. Das verhindert nämlich die Verbreitung von CyanogenMod ziemlich arg. Ja. und dann auch die Bestrebungen, was gemacht wird, das massenmarkttauglich zu machen, ja, auch weiter voranschreiten lassen und nicht einfach jetzt zu hemmen dadurch, dass man hier solche Spirenzien macht. Am Schluss kann es nämlich leicht dazu führen, dass man hier eine kleine Gemeinschaft hat, die eigentlich eingeschworen ist, die eigentlich wie früher, ja, CyanogenMod, der Insider-Tipp, ja, und die das cool finden, mit dem so ein System zu installieren auf ihren handverlesenen Geräten, ja, dass die dann aber abgeschreckt werden, weil die dann nämlich genau denselben Massenmarktkram aufgedrückt bekommen, wie eben die Nutzer, die auch mit dem Google Android normal zufrieden sind. Ja. Das ist ja, irgendwo kann das ja nicht sein. Entweder man entscheidet sich für die Nische oder für den Massenmarkt. Aber den Massenmarkt versuchen, der Nische aufzudrängen, ach, ich glaube, das geht schief dann. Ja. Das wird sicherlich CyanogenMod auch noch merken. Ich bin heute ziemlich streitsüchtig, gell? Ja. Ich habe also manchmal so Tage. Ja, One Night Stand. Alarmclock. Sleep as Android. Was sagt euch das? Das sind alles Wecker-Apps. Ja. Alarmwecker. Genau. Eine Umfrage bei Android Central hat ergeben, dass fast alle, die an der Umfrage teilgenommen haben, und das sind über 9000 Stimmen gewesen, fast alle das Handy, das Android-Handy auch als Wecker benutzen. Genau. Und ich kann da auch da wieder im Bekanntenkreis sagen, dass auch da die meisten davon ihr Handy als Wecker benutzen. Und was liegt da näher, als mal ein paar Apps zu beleuchten, die genau in diese, wie ich finde, immer noch vorhandene Kerbe schlagen. Die Weckfunktion bei den Handys oder bei Android ist natürlich sehr schwach, ja, um es mal so zu sagen. Es funktioniert, klar, aber wenn man ein bisschen mehr haben will, dann lohnt es sich mal zu gucken nach den Apps, die speziell dafür geeignet sind. Eine davon ist, die habe ich auch schon seit vielen Jahren in Benutzung, ist One Night Stand, nennt sich das. Ja, ja, schöner Name, gell? One Night Stand. Mhm. Ja. Also bei mir ist nicht mit einer Nacht geblieben da, bei einer Nacht, sondern wie gesagt, ziemlich lange nutze ich das schon. Das ist eine recht simple App. Sehr simpel eigentlich. Man hat zwar noch die Möglichkeit, Wettervorhersagen einzublenden in dieser Übersicht, ja, sogar einige Termine vom Google-Kalender kann man da anzeigen lassen, ja, und den Batterieladestand, aber man kann es auch wirklich so machen, dass nur noch die Uhrzeit zu sehen ist, ja, und das Datum vielleicht noch, und von der Funktion her ist eben alles auf das Notwendigste beschränkt, was das eigentlich auch gar nicht so so schlecht macht, ja. Ja, wie soll ich sagen, Es hat ein paar Sachen, die braucht man natürlich, ja, ganz klar. Zum Beispiel, also das soll ein Ersatz sein auch für den Wecker. Das heißt, man muss ja da die Uhrzeit nachts sehen. Ja. Und da ist das Problem, wenn da zum Beispiel eine Dimming-Funktion fehlt, dann ist das Display viel zu hell. Ja, also da ist das ganze Zimmer beleuchtet. Also das geht natürlich nicht. Selbst die geringste Einstellungsstufe bei den Displays ist immer noch viel zu hell nachts. Deswegen gibt es hier eine sehr geniale Funktion, um das weiter abzudimmen. Ja, so, dass man es wirklich im Dunkeln noch sieht, aber im Hellen eben nicht mehr lesen kann. Das heißt, das Display ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die rote Schrift einzustellen. Ja. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das schlägt in die Kerbe, was auch letzte Woche schon mal gesagt wurde mit dem oder vorletzte Woche mit dem blauen Licht, ja, dass das durchaus Einschlafschwierigkeiten verursachen kann. Also wählt nicht blau, wählt lieber rot, das ist am neutralsten. Und dann eben die Helligkeitsstufe, die euch zusagt. Und dann könnt ihr die Alarmzeit eben einstellen, dann weckt das Teil um die eingestellte Uhrzeit, welch Wunder, ja, und zeigt euch die ganze Nacht über, wenn ihr zum Beispiel mal aufwacht oder dann auch morgens, die Uhrzeit schön an. Ist also ein ganz einfache App, die aber ihren Zweck mehr als erfüllt und auch absolut verlässlich funktioniert. Ich habe in der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren, die ich das benutze, die habe ich schon beim G1 gehabt. Beim G1 gab es nach einem Update mal Probleme, ja, aber dann ging das. Das wurde dann gefixt und dann ist alles, war alles wieder okay. Ja, muss sagen, in all den Jahren hatte ich sonst nie einen Absturz, ja, nachdem die App eben gefixt war. Und das soll auch was heißen, nämlich, dass die App eben zuverlässig ist. Nicht auszudenken, wenn so eine App abstürzt. Ja? Also das muss natürlich schon sein. Wer es etwas schöner haben will, etwas mehr Funktionen, etwas grafisch, etwas ansprechender, der kann auf My Alarm Clock gehen. Die gibt's als kostenlose Version auch. Ja, gibt auch eine Paid-Version dafür. Und die hat schon einige Funktionen mehr, also nicht nur die Wetterinformationen, ja, es hat ein schönes Design, man hat zwei verschiedene, wie nennt man es, Clockfaces, ja, also so Ziffernblätter, ja, zum Einstellen, und das sieht auch aus wie so eine echte Digitaluhr, ja, mit diesen, weil die Elemente sind ja auch bei einer Digitaluhr ist immer so ein bisschen ganz leicht beleuchtet, ja, und genauso ist das hier auch, sieht richtig schön aus. Hat auch eben einen Sleep Timer drin, hat eben diesen Nightstand Mode, der ja wichtig ist. Auch hier kann man dann hier die Beleuchtung weiter dimmen, so dass es eben nicht zu grell ist, ja. Es unterstützt auch mehrere Alarme, also diese Multiple Alarms, ja, dass man auch sicher sein kann, dass man nicht verschläft. Ne? Sowohl im Portrait als auch im Landscape-Modus ist das zu benutzen. Und auch, das finde ich besonders gut, das fehlt leider dem One-Night-Stand, Auto-Launch, das heißt, man kann einstellen, dass zum Beispiel, wenn man das an die Ladestation anschließt oder ans USB-Ladekabel, dass dann diese App automatisch gestartet wird. Ja, das ist sehr, sehr nützlich. Da spart man sich ein bisschen Arbeit damit. Ja. Also ich finde die App auch ganz gut, wer es ein bisschen aufwendig haben will. So, und wer jetzt die ultimative Schlaf-App haben möchte, mit sehr viel interessanten Ansätzen, ja, der soll mal Sleep as Android sich angucken. Ja, habt ihr bestimmt schon was davon gehört. Diese App überwacht den Schlaf. Es gibt übrigens sogar Apps für diese, Erweiterung für diese Apps, für diese App, für die Pebble beispielsweise. Ja, und auch andere Android Wear Uhren. Sehr, sehr interessant. Das überwacht den Schlaf. Ja, und erkennt dann die Phasen, bei denen man am besten aufgeweckt werden kann. Das ist wissenschaftlich sehr, sehr interessant. Man hat nämlich herausgefunden, dass eine feste Uhrzeit gar nicht immer so gut ist. Der Körper hat, jeder Mensch hat einen Schlafrhythmus. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel um 7 Uhr im Schlafrhythmus ist, wo man kurz vorm Aufwachen ist, ja. Normalerweise wacht man nicht auf, sondern man schläft einfach weiter, allerdings in einer anderen Phase eben, wo man ganz nah am Aufwachen dran ist. Und man bleibt liegen und dann geht der Wecker um 7:45 los, weil man will ja jede Minute ausnutzen im Schlaf. Ja? Dann ist man müder und geschaffter, als wenn man um 7 Uhr aufgestanden ist. Das klingt paradox, hat aber ein wissenschaftlich bewiesener Hintergrund. Dadurch, dass man eben in diesen Schlafphasen ist, wenn man dann in einer Tiefschlafphase geweckt wird, ist es fast so, als ob man den ganzen Schlaf umsonst abgeleistet hat. Und das ist tatsächlich eine Riesenerleichterung. Ich habe das auch mal ausprobiert und es ist tatsächlich eine vernünftige Sache. Die App wartet also quasi auf Wunsch, kann man natürlich auch anders einstellen, bis man in dieser Phase ist und fängt dann an, sanft zu wecken, ja, wenn man in dieser Phase ist und nicht dann erst bei der und der Zeit. Ja. Die Zeit stellt man quasi an, also bis dorthin muss ich wach sein. Ja. Und dann guckt hier die App, wie es aussieht, wie sind die Phasen, ja, wie man schläft, und dann wird's nach ein paar Mal dann auch ziemlich genau. Und das hilft. Man kann sich auch mit Android Music, also mit Musik auf dem Android Gerät wecken lassen, ja. Man kann sich, es gibt auch Sounds aus der Natur, ja, wie zum Beispiel eben Vögelgezwitscher oder Sturm und so weiter und so weiter. Sogar die Philips Hue Smart Lamp kann man ansprechen, um dann das Licht langsam, ja, angehen zu lassen, ganz sanft, ja, in dieser Aufwachphase. Und dann wacht man quasi in einem beleuchteten Zimmer auf, ja, und denkt, was ist denn jetzt los? Ich bin wach, es ist hell, wow, cool, ja. Und da, ihr glaubt nicht, wie wahnsinnig toll das ist. Probiert das mal aus, vor allem mit dieser Philips-Lampe zusammen, ja. Und da werdet ihr mal sehen, dass das tatsächlich was nützen kann. Ja. So, und zum Schluss bei den News. Die magere App gibt's noch zum Super Bowl. Ja, viele Apps heute dabei gewesen, ja. Die letzten zwei Super Bowls war eigentlich ganz gut mit der Versorgung von der NFL. Ja, diesmal gibt's nur ganz magere Sachen für den neuen Super Bowl, der jetzt am Sonntag, am 1. Stattfindet nachts, ja. Und ja, da muss man sich halt diesmal begnügen mit den Häppchen, die einem die NFL vorwirft, wenn man Football-Fan ist. Ein paar neue Sachen gibt's dann in dieser NFL Mobile App dafür. News und so weiter natürlich, ja, und auch eben so Guides für das Stadion, dass man sich da mal umgucken kann sozusagen, ganz nett, aber mehr gibt's leider dieses Jahr nicht, keine Ahnung, tja, so ist das nun mal, ne, NFL, wenn ihr kein Geld machen kann, dann gibt's auch nichts dafür. So, gut, dann komme ich jetzt schnell mal noch zur Community. Der Robert hat geschrieben, kommt jetzt die App-Neutralität? Na, da würden wohl viele Entwickler kotzen. Ich tue das mal so unreflektiert wiedergeben, weil ich ihm recht geben muss. Der BlackBerry-CEO möchte nämlich jetzt von den Gesetzgebern, dass die Hersteller oder die App-Programmierer tatsächlich auch für BlackBerry-Apps herstellen müssen. Oder für BlackBerry eben Apps herstellen müssen. Das kommt daher, weil eben die Marktmacht von Android und auch von iOS so groß ist, dass natürlich die Kleinen keine Chance mehr haben. Und da käme natürlich so eine Regulierung ziemlich gut. Ob das realistisch ist oder nicht, ich kann es nicht sagen. Ich finde es nicht ganz so gut, dass man die Entwickler verpflichten muss. Ja, wenn du jetzt eine App rausbringst, dann musst du auch die für ein BlackBerry rausbringen, also für eine Plattform, wo nur 1 oder 2% hat. Ja, das wäre natürlich auch eine Kostenfrage. Wo allerdings die Wettbewerbshüter einschreiten müssten, und zwar dringend, ist, dass Apple verbietet, dass Apps für iOS auch für Android angeboten werden, beziehungsweise wenn diese erwähnt werden, dass dann die Apps gesperrt werden bei iOS. Das ist unglaublich, das ist unfassbar, und da muss dringend eingeschritten werden, dass das Apple untersagt wird. Das soll nämlich die Entwickler dazu bringen, eben exklusiv für iOS zu entwickeln. Und das kann natürlich nicht sein. Also da wäre ich auf jeden Fall für ein Einschreiten, aber ob es richtig ist, dass jetzt eine zwangsweise Programmierung angeordnet wird, das finde ich, kann man den Programmierern ruhig überlassen. Vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich jetzt ein BlackBerry-CEO wäre, weil, tja, viel Chance hat man natürlich mit dieser Prozentzahl nicht gerade, dass die Entwickler eine App für das System entwickeln. Leider. Ist das nun mal so. Gut, dann noch schnell die App der Woche. 99 Bricks Wizard Academy. Das hat's mir angetan diese Woche. Obwohl total nervische Werbung drin ist, obwohl in-game aufgefordert wird, eben diese Werbung zu entfernen für 2,40 Euro, muss ich sagen. Es ist eine schöne App, die Spaß macht. Tetris, total verrückt, muss ich mal sagen. Also, wer hier so eine schöne Anordnung, hier passgenaue Einfügung von den Tetris-Steinen erwartet, der wird ziemlich enttäuscht werden. Ein wahres Chaos von den Tetris-Steinen, die herunterfällen, kann da angerichtet werden. Und Ziel ist einfach nur, der höchste Turm zu bauen, und nicht etwa der schönste oder die Teile wieder wegzumachen, wie sie runterfallen. Nein, sondern einfach nur so viel Teile wie möglich übereinander zu stapeln. Was ist dann sowas? Das ist ja fast schon Reverse Tetris, ja. Aber es macht riesig Spaß, und irgendjemand hat darüber gesagt, das ist Tetris für Harry Potter. Was man hat wieder drauf gekommen sind, wahrscheinlich wegen den Wizard Academy, aber ich fand es ganz lustig. Und die App macht entsprechend viel Spaß, ja. Die 2,40 Euro sind übrigens absolut gerechtfertigt, ja. Wer also die Werbung weghaben will, da kann das meiner Meinung nach beruhigt tun. Die App ist es auf jeden Fall wert, ja. Hier aus den Niederlanden kommt die App übrigens, ja. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber ich werde wohl auch die Werbung entfernen lassen, weil das ist ein kleiner Wermutstropfen. Also die Werbung, die nervt wirklich so extrem, dass man hier entweder sagt, okay, ich lasse die App, ich kann die App nicht nutzen, ja. Das ist mir zu viel Störung. Oder man sagt, okay, die 2,40, die sind okay, die zahle ich, und dann ist die Werbung ja weg. Okay. Yo, also, 99 Bricks Wizard Academy. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur damit. Kritik ist auch immer gern gesehen. Google Plus, Uncast, könnt ihr da schauen. Und auch eine Mail schreiben, ja, rio@thenetcast.com, elbsnoah@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen gibt's auch unter uncast.thenetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, ja, sonst landet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!